Macht der Finsternis. Kriminalhörspiel nach der gleichnamigen Detektivgeschichte von Dorothy L. Sayers. Hört euch das an. Benisa, sind alle Fenster zu? Ja, Mama. Senor ist heute unser einziger Gast. Lass ihn, Matteo. Er hat zu tun, er schreibt. Er schreibt. Den ganzen Tag lang schreibt er schon. Und unser Henner sitzt da und wartet. Soll ich zusperren? Ja. Und bring mir noch einen roten, mein Kind. Matteo, das ist der vierte. Und? Senor schreibt ein Buch. Er hat den Kopf dazu. Wer in unserem Dorf hätte den Kopf, ein Buch zu schreiben? Hochwürden wohl. Don Lazarillo, unser Patre. Kaum. Bei seinen Predigten bin ich schon eingeschlafen. Santa Maria. Matteo, du versündigst dich. Er hat sogar schon bemerkt. Er ist ein Engel. Er hält's für Andacht. Es gibt Menschen, sagt er, die bei der Andacht die Augen schließen. Dein Wein, Papa. Gut so, gut. Senor hat den Tisch voller Zettel. Alles Notizen, sagt er, die er bei seinen Exkursionen. Er ist ein Professor in England, sagt er. Seit 4 Jahren kommt er in den Ferien in die Pyrenäen. In unserem Dorf war er bisher noch nie. Ja, zu uns kommt man zu allerletzt. Im ganzen Baskenland gibt es kein gottverlasseneres Nest als unseres. Senor ist fertig für heute. Er hat zu schreiben aufgehört. Er wird sich noch zu uns hersetzen. Mach Platz, Benisa. Senor wird sich's jetzt bei uns gemütlich machen, nicht wahr, Senor? Danke. Was ich Sie fragen wollte... Senor. Am anderen Abhang drüben, jenseits der Brücke, wo der Weg zur Grotte hinaufführt, das so einsam gelegene Haus... Gehört dem amerikanischen Doktor, Senor. Seine Frau, sagt man... Schweig, Matteo. Was ist mit ihr? Ja, eben. Was ist mit Matteo. Ihr? Matteo. Der Mann, der freitags Fragen stellte, wurde samstags begraben. Nun, wollt ihr es mir nicht sagen, oder? Verhext ist sie. Alle Heiligen mögen uns beschützen. Verhext? Ja, Senor. Verhext. Inwiefern? Nimm dich in Acht, Benisa. Möchte Senor jetzt nicht zu Abend essen? Mr. Charles Langley, der junge Ethnologieprofessor, verstand den Wink. Er wusste, wenn er in dieser Richtung jetzt weitere Fragen stellte, würde er auf trotziges Schweigen stoßen. Seine Kollegen in Oxford fanden es sonderbar, dass er seinen Urlaub immer wieder in den Pyrenäen verbrachte, sich von Eseln über gefährliche Gebirgspfade tragen ließ. Matteo! Teresa! Die Alte, heute noch bei dem Wetter, mach ja auf, Benisa! Danke, mein Kind, danke dir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schlimme Nacht heute, wie? Ja, ja, ja. Ich muss mich setzen. Ich muss mich setzen. Bring ihr einen Becher heiße Milch, Benisa. Sie soll sich aufwärmen. Das Päckchen ist es gekommen. Matteo hat es heute Mittag von der Poststelle mit herausgebracht. Ja. Benisa, das Päckchen. In der Küche auf dem Kasten liegt es. Gleich bring ich es. Der Herr hier ist seit 3 Tagen bei uns, Marihuela. Hm? Unser einziger Gast. Kein Baske, wie? Aber er versteht unsere Sprache. Guten Abend, Marihuela. Freut mich, Sie kennenzulernen. Hörst du? Wie geht's dem Doktor? Ist er gesund? Ach, dem Doktor wohl. Und seiner Frau. Wie geht's ihr? Ach, wie immer um diese Jahreszeit. Nur noch einen Monat bis zum Tag der Toten. Deine Milch, Marihuela. Oh, dank dir, Benisa. Und das Päckchen. Ja. Von den Herrschaften war eben die Rede, Senor. In dem einsamen Haus, nachdem ich Senior vorhin gefragt habe. Dem Doktor, dessen Frau... Ja, der arme Herr, eine schwere Prüfung für ihn. Er trägt sie mit Geduld. Ein braver Mann und ein tüchtiger Arzt heißt es. Aber diesem Unheil steht auch er machtlos gegenüber. Hast du keine Angst, Mariuela? Angst? Mir kann der Böse nichts anhaben. Die heilige Reliquie, die ich bei mir trage, wird mich davor schützen. Seit wann ist er hier, der Doktor? An Ostern waren es 3 Jahre oder... Naja, 3 Jahre, ja. Wie heißt dein Herr? Auf dem Päckchen lässt du es stehen. Bitte, Senior, lesen Sie. Lionel Weatherall. Lionel Weatherall. Alice? Alice hier? Nicht möglich. Wie könnten die beiden? Es war ein ordentlich versiegeltes Päckchen. Auf dem Absenderschildchen stand die Adresse eines Londoner Apothekers. Nun, Senor. Dr. Lionel Weatherall. Mariuela, seine Frau... Deine Herrin, wie heißt sie mit Vornamen? Alice. Also doch. Ich kenne den Herrn und seine Frau. Erzähl mir von ihr, Mariuela. Oh, ich soll mir sagen, warum ihr sie für verhext haltet. Ich kenne sie nur als ein kluges, munteres, zartes Menschenkind. Ja, mag sie wohl mal gewesen sein. Und jetzt? Ah, der Sturm hat nachgelassen. Matteo, Teresa, mein Herr wartet auf das Päckchen. Ich muss wieder fort. Einen Augenblick noch, Mariuela. Ja? Du bekommst eine Botschaft mit. Ich muss dem Doktor auf einem Blatt noch ein paar Zeilen schreiben. Hättest du nicht davon gesprochen, Matteo? Ich? Angefangen hat er. Er wollte wissen, wer in dem Haus... Dass es aber auch so kommen musste. Bring den Zettel deinem Herrn. Oh, habt ihr ihm etwa geschrieben, dass ich euch von seiner Frau... Ja, nichts davon. Nur, dass ich sein Freund hier bin und ob ich ihn besuchen darf. Ihr wollt in dieses Haus, Senior? Nach allem, was... Vielleicht auch, dass er hierher kommt. Da, Alte, hast du ein Geldstück. Aber nur, wenn du dem Doktor wirklich... Habt ihr den rechten Glauben, gnädiger Herr? Ich bin Christ, Mariuela. Die Antwort schien die Alte zu befriedigen. Sie nahm die Münze, den Zettel, das Päckchen, verstaute alles zusammen in ihre tiefe Rocktasche und verschwand hinaus in die Nacht. Auch Matteo und seine Frau gingen noch einmal ins Freie, um sich nach den Maultieren und den Ziegen umzusehen. Lionel Weatherall, dieser hervorragende Chirurg, im besten Alter, in der Blüte seines Ansehens. Und Alice, dieses zarte, blonde Geschöpf, in diesen gottverlassenen Winkel verschlagen. Vor 4 Jahren, in New York damals, war er zur Erkenntnis gekommen, dass es klüger sei, dieses bezaubernde Porzellanfigürchen nicht so oft zu sehen. Die Narretei sollte vorbei sein. Noch immer sah er Alice vor der weißen Villa mit den Pfauen, dem Swimmingpool, dem vergoldeten Turm und dem Dachgarten. Damals schon war Lionel Weatherall, einziger Sohn des Automobilmagnaten Sammy Weatherall, ein reicher Mann. Gerüchte behaupteten, Lionel Weatherall habe Alice von einer Krankheit geheilt und ihr Schulgeld bezahlt, als er selbst noch kaum mehr als ein Student gewesen war. Von irgendwo aus dem Westen hatte er sie mitgebracht. Als er sie heiratete, war er 40, Alice 17. Vor 3 Jahren, zu Ostern, brachte er sie hierher. Damals war sie noch schön. Ja. Und wie sie lachen konnte. Bis sie dann in der Nacht der Toten zu Allerheiligen der Macht der Finsternis verfiel. Der Macht der Finsternis? Sie fing zu schreien an, immer wieder, grässlich zu schreien. Ach. Nach und nach wurde sie dann zu dem, was sie heute ist. Niemand darf sie mehr sehen, außer der Doktor und Mariuela. Die Leute alle sagen, sie ist keine Frau mehr, sie ist... Verrückt. Verhext, sagen sie, und schlagen das Kreuzzeichen. Geht nicht in dieses Haus, Senior. Wenn eure Seele euch lieb ist, geht nicht in dieses Haus. Am nächsten Tag schon brachte Mariuela die Antwort auf den Brief, den ihr Professor Langley mitgegeben hatte. Lieber Langley, ich bin es wirklich. Natürlich erinnere ich mich Ihrer. Ich würde mich freuen, wenn Sie kämen und etwas Licht in unsere Verbannung brächten. Wieso Verbannung? Ich fürchte, Sie werden Alice einigermaßen verändert finden. Verändert? Durch wen? Durch was? Welcher Art das Unglück ist, das uns getroffen hat, werde ich Ihnen, lieber Langley, persönlich erklären. Wenn Sie gegen 7:30 kommen, können wir gemeinsam zu Abend essen. Mariuela wird Sie am Gartentor erwarten. Alice ist dazu leider nicht mehr imstande. Lionel Weatherall. Auf die Minute genau führte Mariuela den Professor in einen düsteren Wohnraum, an dessen einem Ende offenes Kaminfeuer flackerte. Dicht vor dem Kamin stand ein mächtiger Ohrenfauteuil. Langley sah zunächst nur dessen Rückseite. Der Tisch in der Raummitte war bereits gedeckt. An den Wänden hingen Bilder. Eines davon erregte Langleys ganze Aufmerksamkeit. Alice. So war sie. Ein Meisterwerk. Dieses Lächeln. Als ob sie sich mir entgegenneigte. Woher kommt das? Aus dem Fauteuil? Der gnädige Herr. Langley. Sie hier, Charles Langley im Bass genannt. Und noch dazu in einem so versteckten Winkel. Wie klein doch die Welt ist. Freut mich, Sie zu sehen. Dass ich Sie hier treffe, Doktor? Haben Sie wohl kaum vermutet, wie? Darf ich jetzt das Abendessen? Ja, bitte, Mariuela. Setzen wir uns doch, mein Lieber. Vermutlich hat man Ihnen manch sonderbare Dinge über uns erzählt, Langley. Das Volk hier hat so seine Eigenart. Als lebten wir noch im finsteren Mittelalter. Für Sie, Langley, als Ethnologe sicher eine Fundgrube. Wie geht es Alice? Ach so. Sie haben sie ja noch gar nicht gesehen. Nein. Langley, ich hätte Sie auf den Besuch doch besser vorbereiten sollen. Sie haben meine Frau seinerzeit ja ziemlich verehrt. Ich war nicht der Einzige. Sicher. Ist ja auch nicht weiter erstaunlich. Da kommt unser Essen. Kannst alles abstellen, Mariuela. Mhm. Wenn wir damit fertig sind, werde ich läuten. Ist gut, gnädiger Herr. Ist gut. Alice! Alice! Steh auf, mein Liebes! Begrüße deinen alten Verehrer. Im Fauteuil sitzt sie? Am offenen Feuer, sonst friert sie immer zu. Das ist nun mein Täubchen. Ihr werdet euch beide über das Wiedersehen freuen. Komm, Liebes, komm. Mit beinahe übertriebener Ritterlichkeit hob Weatherall das Etwas auf die Beine. Oh Gott, wie ist das möglich? Das Wesen trug einen eleganten Hausmantel aus Goldlamee und Spitze, der schief und verdrückt um den gedunsenen Körper hing. Dazu das schwammige, fahle Gesicht, blicklose Augen. Der halboffene Mund, aus dessen Winkeln der Speichel rinnt, ein glanzloser Kranz rostfarbenen Haars, wie die erstorbenen Locken am Kopf einer Mumie. Komm, mein Täubchen, sag ihm guten Abend. Guten Abend. Sie scheint sie zu erkennen, Lingli. Wie konnte das geschehen? Etwas verändert die gute Wie. Ich selbst habe mich einigermaßen an den Anblick gewöhnt. Auf einen Fremden freilich wirkt er anders. So, komm, du Liebes, setz dich jetzt zu uns. So, komm. Nehmen Sie doch auch wieder Platz, Lingli. Ja, du bekommst dein Süppchen schon so. Erst die Serviette umbinden. So. Und hier hast du dein Schüsselchen. Das war Alice. Und jetzt? Vorzeitige Dementia senilis nennt sich diese Erscheinung. Lassen wir die Suppe nicht kalt werden, Lengli. Mock-Turtelsuppe. Sie können ungeniert sprechen, Lengli. Sie versteht nichts. Wie konnte das geschehen, Doktor? Ja, wenn ich das wüsste. An alle Autoritäten habe ich mich gewendet, nichts zu machen. Es kam nach und nach. Schließlich zogen wir uns hierher zurück. Komm, lass das, Liebes, ja? Komm. Diese Tischmanieren müssen Sie ihr schon verzeihen, Lengli. Ah, gebackene Forellen, meine Leibspeise. Und Sie, Lengli, da greifen Sie zu. Lengli hatte keinen Appetit. Hilflos wanderte sein Blick vom Bild an der Wand zum Modell am Tisch. Wetherall bemerkte das. Ein gewaltiger Unterschied, wie? Die Natur treibt üble Scherze mit uns. Ist sie denn immer in einem derartigen Zustand? Einer ihrer schlechten Tage heute. Die Einheimischen wissen natürlich nicht, was sie davon halten sollen. Sie erklären sich dieses medizinische Phänomen auf ihre Art. Auf eine Besserung besteht keine Hoffnung? Ich fürchte, nein. Zumindest nicht auf Dauer. Sie essen ja gar nichts, Lengli. Verzeihen Sie, es war ein Schock für mich. Verständlich. Ich hätte Sie nicht um Ihren Besuch bitten dürfen. Andererseits, das Bedürfnis, endlich wieder einmal mit einem gebildeten Menschen sprechen zu können. Ihren Pudding will sie. So, da hast du deinen Pudding. So. Es muss schrecklich für sie sein. Haben mich damit abgefunden. Hier in dieser unzivilisierten Gegend, wo alles möglich ist, ertrage ich es leichter. Meine Verwandten sind alle tot. Hinderte mich also nichts daran zu tun, was ich für nötig fand. Von Zeit zu Zeit fliege ich natürlich in die Staaten, um nach dem Rechten zu sehen. In 14 Tagen ist es wieder soweit. 6 Wochen bleibe ich drüben. Erst Mitte Dezember bin ich wieder zurück. Und wann hat es angefangen? Kurz nach Ihrem letzten Besuch, Lengli. Wie er mich dabei ansieht. Als ob ich... Marihuela, wenn wir sie nicht hätten. Schafft sie es denn noch in ihrem Alter? Na, sie ist gut zu Alice, versorgt sie wie eine Mutter und das will etwas heißen bei dem abergläubischen Volk hier. Alle glotzen sie herüber auf dieses Haus, aber keiner kommt. Aus panischer Angst bei der Krankheit meiner Frau könnte der Leibhaftige mit dem Spiele sein. Nun, mein Kind, hast du schön aufgegessen? Ich darf abräumen, ja? Bitte, Marihuela. Rauchen Sie, Lengli? Ich habe es mir abgewöhnt. Ich nicht, aber einen Cognac trinken Sie doch. Bitte darum. Hat der Herr sonst noch einen Wunsch? Danke, Sie können gehen, Marihuela. Ist gut. Was macht Ihre Arbeit? Als wir uns zuletzt sahen, sprachen Sie von der Absicht, Ihren nächsten Urlaub im Baskenland zu verbringen. Sie friert. Komm, Liebes, gehen wir zum Kamin. Komm. So. So, komm. Und setzen. So, komm. Schön setzen. So ist es brav. Sanft drückte er sie in den Ohrenfauteuil, wo sie zusammengekauert sitzen blieb und ihre Hände in die Wärme hielt. Meine Zigarren und den Cognac beziehe ich aus London. Ärztezeitungen und wissenschaftliche Berichte lasse ich mir aus den Staaten kommen. Lieber also durchaus nicht stumpf dahin trinken, Lengli. Auf Ihre Gesundheit. Sogar meine Versuche kann ich hier fortsetzen. Genügend Platz im Haus für ein Labor. Und nicht zu vergessen, in diesem Land hier gibt es kein Antivivisektionsgesetz. Aha. Für Forschungsarbeiten ein geradezu gesegnetes Land. Bleiben Sie länger in dem Dorf hier? Bin mir noch nicht ganz schlüssig. Wenn Sie länger bleiben, könnten Sie während meiner Abwesenheit doch so lange bei uns. Doch hübscher als drüben in der alten Posada. Alle Bequemlichkeiten. Im Souterrain, der Swimmingpool, die Sportgeräte, um sich fit zu halten. Und ich müsste keinerlei Bedenken haben, Sie unter den besonderen Umständen allein mit meiner Frau unter einem Dach zu lassen. Also Weatherall, ich muss schon sagen... Früher hätte Ihnen dieser Vorschlag mehr und mir weniger behagt, was? Gab es nicht einmal eine Zeit, in der Sie blitzschnell Ja gesagt hätten? Zu dem Angebot mit meiner Frau allein? Was soll diese Anspielung? Nichts. Nichts, gar nichts. Mir fiel nur eben der Nachmittag ein, an dem Sie mit Alice den Ausflug machten und sich dabei verirrten. Wie können Sie mir eine derartige Unterstellung, noch dazu in Gegenwart dieses armen Wesens? Ja, ein armes Wesen. Sieht richtig wie ein armes Wesen aus, mein Kätzchen. Sie fürchtet sich vor Ihnen. Weatherall, was haben Sie ihr getan? Ich, meiner Frau? Was geschah mit Alice? Nun muss ich aber doch bitten. Ich werde es erfahren. Langley, beherrschen Sie sich, wenn ich darum bitten dürfte. Durchaus verständlich. Ihre Erregung. Wie sollten Sie wissen, was Ihnen in diesem Haus hier bevorsteht? Aber sich zwischen mich und meine Frau zu drängen, wie könnte ich das zulassen? Ich glaube, Sie begehren sie noch immer. Genau wie damals, als Sie mich für blind hielten und taub. Ich warne Sie, Doktor. Nur keine Hemmungen, Langley. Dort sitzt sie und wartet auf Charles Langley. War aber auch zu schön damals, wie? Haben Sie etwa keine Absichten mehr auf sie? Küsst euch doch. So, küsst euch doch. Weg, weg. Der Nachtschnellzug Bilbao-Paris war überfüllt. Im letzten Augenblick noch hatte ihn Langley erreicht. Er musste im Gang stehen. Als ihm vor Müdigkeit die Augen zufielen, setzte er sich auf seinen Koffer. Entschuldigen Sie die Störung. Würden Sie mich bitte... Langley hob seinen Kopf. Ein blonder Herr, Mitte der 30, im grauen Flanell, ein Monokel ins Gesicht geklemmt, sah zu ihm herunter. Ich würde gern, wenn Sie mich vorbeiließen, ich möchte zurück in mein Schlafwagenabteil. Bitte. Diese Enge hier, grässlich wie? Ja, ja. So unter Menschen eingezwängt. Und die Luft. Ist Ihnen wohl schon übel? Na, müde bin ich. Kommen Sie mit in mein Abteil. Da ist noch Platz. Sie meinen, ich soll... Mitkommen sollen Sie. Sich ausstrecken. Nehmen Sie Ihren Koffer und halten Sie sich an mich. Langley wusste immer noch nicht, was er davon halten sollte. Gehorsam folgte er dem Fremden, zwängte sich den Korridor entlang, bis er in ein Schlafwagenabteil erster Klasse geschoben wurde, wo das Musterexemplar eines hochherrschaftlichen Dieners soeben einen hellvioletten Pyjama und silberbeschlagene Haarbürsten zurechtlegte. Anthony, der Herr fühlt sich nicht wohl. Der Speisenträger soll etwas zu essen bringen, was leicht Verdauliches. Auch etwas zu trinken. Ich werde es veranlassen, Milord. Hochanständig von Ihnen. Wirklich hochanständig. Machen Sie sich bequem. Danke. Dass Sie aber ausgerechnet mir diesen Gefallen... Eine Marotte. Nichts weiter. Gelegentlich reizt es mich, ein gutes Werk zu tun. Zumal, wenn man mich nicht darum bittet. Sie haben Sorgen. Sorgen? Irgendetwas bedrückt Sie. Ich habe einen ziemlichen Schock hinter mir. Erzählen Sie. Erzählen? Ich bin für Sie ein Fremder. Und ich für Sie. Welch besserem Zweck könnte ein Fremder dienen, als dass man ihm sein Herz ausschüttet? Ich habe vor etwas Reis ausgenommen. Es ist makaber. Umso interessanter. Oder besser, erzählen Sie es mir hernach. Der Kellner wird jeden Augenblick... Übrigens, mein Name ist Wimsey. Peter Wimsey. Ich habe eine Schwäche für makabere Dinge. Mitte November war es, als der Fremde ins Dorf kam. Hager, blass, schweigsam, seine Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Von allem Anfang an umgab ihn eine geheimnisvolle Aura. Nicht im Gasthof schlug er sein Quartier auf, sondern in der verlassenen Hütte, oben im Gebirge. 5 vollgepackte Esel und ein Diener begleiteten ihn. Auf dem Berg? In der Hütte? Um diese Jahreszeit? Der Diener ist Spanier, spricht auch Baskisch. Sein Herr, sagt der Diener, ist ein Weiser, liest tagelang dicke Bücher, redet in der Sprache der Apostel. Der Apostel? Nachts, wenn er allein in der Kammer sitzt, kommen Engel und unterhalten sich mit ihm. Engel? Matteo? Und mit dem heiligen Lazarus hat er gesprochen. Oh. Nach dessen Rückkehr aus dem Grabe. Bei solchen Enthüllungen konnte einem schon der Atem stocken. Wenn Dorfbewohner den Fremden, in seinen schwarzen Mantel gehüllt, den wundertätigen Folianten unter dem Arm, den Bergpfad herunterkommen sahen, schlugen sie das Kreuzzeichen und verschwanden in ihre Häuser. Einzig der kleine Pedro, Sohn der Witwe Baruja, wagte sich hinauf zu der Hütte. Und schlich sich an eines der erleuchteten Fenster heran. War ja schon dunkel. Der kecke Junge, wie konnte er so etwas... Weiter, Pablo. Sonderbare Gestalten sah er durchs Zimmer huschen. Kleine Teufel, wie? Eben nicht. Himmlische, sagt er, wie Engel. Und Musik hörte er, als sängen alle Sterne gemeinsam. Doña Maria, was ist mit Pedro geschehen? Weiter, Pablo. Aus Angst, jemand könnte ihn am Fenster luren sehen, kletterte der Junge auf den nächsten Baum. Da öffnete sich die Hüttentür und alle kamen sie heraus. Voran der Hexe. Eine weiße Flamme, sagt Pedro, loderte über seinem Haupt, wie auf den Bildern der Heiligen. Hinterher die Hausgeister, die ganze Gesellschaft. Der Kleinste hat ihn dann entdeckt. Ja, wen entdeckt? Den Jungen. Und kletterte ihm nach. Vor Angst fiel Pedro vom Baum. Der arme, böse Junge. Der Fremde, der Hexer, hob ihn auf, sagte Worte, die Pedro nicht verstand, und aller Schmerz, der Junge hatte sich beim Herunterfallen wehgetan, war wie weggeblasen. Wunderbar, wunderbar. Und er hat ihn in die Hütte getragen, wo es nur so glitzerte, sagt Pedro, vor Gold und edlem Gestein. Die Musik hatte aufgehört. Der Diener brachte auf einem silbernen Teller köstliches Obst. Und zu trinken bekam er auch. Mhm. Aus einem Kelch besetzt mit roten und blauen Steinen. Mhm. An der Wand, sagt Pedro, hing ein großes Kreuz, vor dem eine Lampe brannte. Und gerochen hat es wie zu Ostern in der Kirche. An der Wand ein Kreuz. Also doch nicht ganz böse. Und dann? Fragte ihn der Diener, nur er sprach baskisch, wie alt er ist, wie er heißt und ob er sein Vater unser kann. Er konnte es. Auch nach seiner Familie hat er sich erkundigt. Als der Junge dann erzählt hatte, wie sein Vater beim Bäumefällen ums Leben kam und Pedros Schwester von ihrem Liebhaber verlassen wurde, weil sie nicht so reich ist... Wie die Kaufmannstochter aus der Stadt. Eben, musste der Diener das alles seinem Herrn in einer fremden Sprache wiederholen. Darauf streckte der Zauberer die Arme aus und hat dabei aus der leeren Luft, sagt Pedro, mit leeren Händen 5 Goldstücke gegriffen und sie dem Jungen auf den Tisch gelegt. Was? Er sollte sie nehmen. Sie gehörten ihm. Zuerst wollte er sie nicht haben, aus Angst, es sei glühend heißes Teufelsgeld. Erst als der Herr das Kreuzzeichen darüber machte, hat er sie eingesteckt. Zu Hause dann, als der Junge plötzlich wieder aufgetaucht war und seine Geschichte erzählt hatte, wurden die 5 Goldstücke bestaunt und geprüft. Der Großvater meinte, man solle sie zu Füßen der Statue unserer lieben Frau niederlegen, nachdem sie vorher noch zur besseren Reinigung mit Weihwasser besprengt worden waren. Den Tag darauf zeigte man sie Don Lazarillo. Und? Was meint er dazu? Es sei gutes spanisches Geld. Ach. Eines der Goldstücke sollte die Kirche bekommen, um sich mit dem Himmel auf guten Fuß zu stellen. Und die anderen Stücke? Dürfen für weltliche Zwecke verwendet werden, meinte der Padre. Und morgen will er selbst hinauf zur Hütte. Don Lazarillo! Hinauf zu dem Zauberer! Alle Heiligen, steht ihm bei. Am Sonntag in der Kirche wird er uns darüber berichten. Denn, meine Lieben, er ist kein böser Hexer. Er ist ein Christ und redet in der Sprache des allein selig machenden Glaubens. Wir haben ein erbauliches Gespräch geführt. Außerdem hat er vorzügliche Weine im Keller. Und ist ein hochachtbarer Mann. Ich sah auch keinerlei Hausgeister, noch sah ich Flammenvisionen wie unser kleiner Pedro in seiner kindlichen Fantasie. Na, vielleicht fiel er vom Baum herunter auch ein wenig auf den Kopf. Aber das mit dem großen Kreuz an der Wand ist die reine Wahrheit. Auch eine sehr schöne Bibel hat er, in Gold und in anderen Farben. Benedizite, mein Lieben, er ist ein weiser, ein frommer Mann. Ja. Beinahe einen Monat hauste der Weise jetzt schon in der Hütte. Eines Abends, ein Glas Cockburn vor sich auf dem Tisch, die schwarze Kapuze aus dem Gesicht geschoben, dass man seine blonde Haarwelle glänzen sah, führte er mit Juan, dem Diener, ein tiefes Gespräch. Wobei unter zynisch herabhängenden Lidern gelegentlich 2 humorvolle graue Augen aufblitzten. Von der Armlehne seines Stuhles starrte unbewegt ein Papagei. Juan, ich möchte die Sache in Ordnung bringen, ehe der Doktor zurückkommt. Hast du mit der Alten gesprochen? Ich habe ihr allerlei von Milords Wunderheilungen erzählt. Vermutlich kommt sie heute noch. Sieh nach, Juan, was er wieder treibt. Juan stand auf und ging in den Nebenraum, von wo er alsbald mit einem Affen im Arm zurückkehrte. Niki hat mit Milords Haarbürste gespielt. Was sind das für Manieren? Ist Milord vielleicht jetzt zu einem kleinen Training bereit? Ja, doch. Wollen Milord erst noch einmal den Trick mit den Münzen? Ah. Oder wollen wir gleich das Kunststück mit den Täubchen aus dem Ärmel? Juan? Da kommt jemand den Weg herauf. Das ist sie, Milord. Die Alte. Milord zog die Kapuze tief ins Gesicht und verschwand ins Zimmer nebenan. Juan grinste, räumte Krug und Glas beiseite, holte einen dicken Folianten vom Regal, löschte die Lampe und zog einen Eisenkessel auf den Herd. geisterhaft glommen im Schein des Feuers die riesigen Augen des Affen, der, wie gebannt, auf die Hüttentür starrte. Ist der Weise zu Hause? Komm herein. Oh Gott! Keine Angst, Mutter. Habt ihr mit ihm über das gesprochen, was ich euch sagte? Ich tat es. Erzählte ihm von der Krankheit deiner Herrin. Auch von den Qualen meines Herrn? Alles. Und? Was sagt er? Nichts. Er las in seinem Buch. Wird er sie heilen? Mein Herr besitzt wunderbare Kräfte. Ob er spricht mit mir? Ich will ihn fragen. Oh. Fürchte dich nicht, was auch geschieht. Vier Katzen kamen angeschlichen und setzten sich im Kreis um die Alte. Flammen zuckten auf und verlöschten. Und die Musik? Woher kommt sie? Marihuela verschlägt es den Atem. Zu den Heiligen nimmt sie Zuflucht, die sich, an einen Schrank gemalt, im Flackern des Herdfeuers zu bewegen scheinen. Primus inter pares, orandum est, ut sit mensana in corpore. Der Weise betritt den Raum. Die schwarze Kapuze tief ins Gesicht gezogen, in der einen Hand ein Buch, in der anderen den silbernen Zauberstab. Aus dem Kessel über dem Herdfeuer steigt aromatischer Duft. Auch der Diener ist wieder in den Raum gekommen. Jetzt sage es ihm. Der Weise ist bereit, dir zu helfen. So ermutigt, stammelt Marihuela ihre Bitte. Sie sei gekommen, den Weisen um Hilfe für ihre Herrin anzuflehen. Auch eine Gabe hat sie mitgebracht. Einen Penny, einen Haferkuchen und eine Flasche Wein. Der Zauberer legt sein Buch beiseite, nimmt mit ernster Miene den Silberpenny entgegen und verwandelt ihn wunderbarerweise Parvus minor minimus multus plus plurimosum in ein Goldstück und legt die Opfergabe auf den Tisch. Santa Maria! Auch der Haferkuchen verschwindet. Non scoles et vitae, discimus. Zwei Täubchen flattern aus einer Falte seines Umhangs und setzen sich auf den bemalten Schrank. Wunderbar. Wunderbar. Die Flasche Wein löst sich in ein Nichts auf. In vino veritas, errare humanum est, hic rodus, hic salta. Und was glänzt in des Meisters Händen? Ein Kästchen aus schimmerndem Metall. Er hält es der Bittstellerin entgegen und stammelt etliche Hexameter aus einer Ode des Horaz. Rien ne va plus. Was meint der Herr? Der Meister sagt, du sollst das Kästchen nehmen und deiner Herrin zu jeder Mahlzeit eine der darin enthaltenen Oblaten geben. Zu jeder Mahlzeit? Eine Oblate. Soll sie haben. Der Herr kann sich auf mich verlassen. Hat sie alle verzehrt, musst du wieder zu uns kommen. Per aspera. Ad Astra. Noch etwas. Drei Aves und zwei Vaterunser sollst du beten für die Gesundheit deiner Herrin. Jeden Morgen. Und Abend. Ich gelobe es. Mit zitternden Händen nimmt Marihuela das Kästchen entgegen. Valete. Plaudite. Ha? Was soll ich? Gehen kannst du wieder. Ja, ja, die Audienz ist beendet. Ah. Und wie gesagt, die Oblaten. Wenn die Oblaten zu Ende sind, musst du sofort... Alle 10 Tage einmal war Marihuela hinauf in die Berghütte gekommen, und jedes Mal hatte sie etwas Neues zu berichten. Juan! Juan, meine Gnädige! Ihr Geist! Von Tag zu Tag wird er klarer. Das Haar wächst. Meine Gnädige wird wieder, wie sie war. Juan, das war ein Schuss ins Dunkle. Gewagt, Milord, gewagt. Nicht zu fassen, dass Weatherall sich einen derart teuflischen Trick ausdenken konnte. Wann kommt er zurück? Mitte Dezember, sagt die Alte. Noch 3 Wochen, Milord. Dann setzen wir unsere große Schlussvorstellung auf heute in 14 Tagen fest. Sieh zu, dass die Maultiere bereitstehen und lass der Yacht Nachricht zukommen. Über das Hotel in San Sebastian. Zum Verladen des Gepäcks und unserer Menagerie hast du 1 Woche Zeit. Wie eure Lordschaft befehlen. Der letzte Akt fand programmgemäß 2 Wochen später statt. Es war nicht einfach gewesen, Mariuela davon zu überzeugen, dass es unbedingt nötig sei, mit ihrer Herrin hinauf in die Berghütte zu kommen. 2 ganze Absätze De Civitate Dei des Aurelius Augustinus musste der Weise bei Magnesiumbeleuchtung und schauerlicher Katzenmusik zitieren, ehe er seinen Willen durchsetzen konnte. Auch eine Botschaft gab er ihr mit, auf ein Stück Pergament geschrieben, die ihre Herren erst lesen und anschließend in einem weißen Säckchen um den Hals tragen sollte. Ihre Freunde sind bereit, Ihnen zu helfen. Fürchten Sie sich nicht. Folgen Sie Mariuela. Tun Sie alles, was sie Ihnen sagt. Und? Mariuela. Ist sie mitgegangen? Obgleich es schon dunkel war und stürmte, bis zur Berghütte hinauf. Dort hat der Fremde dann mit... Der Zauberer. Ja, ja, der fremde Zauberer auf meine Herrin eingeredet. In einer Sprache, die ich nicht verstanden habe. Sie hat ihm geantwortet. Genauso. Ein Wunder. Ein Wunder. Ja, sie, die wie ein Tier gekreischt hatte. Und? Was geschah dann? Dann öffnete der Zauberer den Schrank, den mit den aufgemalten Heiligen, trat mit meiner Herrin in diesen Schrank und schloss hinter sich die Tür. Als ich mich umsah, war auch der Diener nicht mehr da. Nach einer Weile, ich hielt es nicht mehr aus, nahm ich mir ein Herz und öffnete den Schrank. Die beiden waren verschwunden. Als sich einige Dorfbewohner etwas später in die Hütte wagten, fanden sie sie leer. Die Dame, der Fremde mit dem Diener, die Hausgeister, die Möbel und das Gepäck waren spurlos verschwunden. Und in der Nacht darauf auch Mariuela. Am nächsten Tag kam der amerikanische Doktor zurück. Was er vorfand, war weiter nichts als ein verlassener Herd und eine Legende. Alles in Ordnung? Lord Wimsey? In allerbester sogar, Professor. Da kommt sie ja. So vermummt? Kopf hoch, mein Bester. Sie wird Ihnen keinerlei Schock mehr versetzen. Reden Sie mit ihr. Ob sie sie erkennen wird? Guten Tag, Mrs. Weatherall. Guten Tag. Ich kenne sie doch. Natürlich kenne ich sie. Mr. Langley. Charles Langley. Dass wir uns wiedersehen? Ihre Geschichte, Langley, hatte einige höchst verdächtige Punkte. Nämlich? Zunächst der ungewöhnliche Verfall einer Frau unter 30. Mhm. Das rapide Nachlassen ihres Denkvermögens und wie sich diese Symptome einstellten. Genau nach Zeitplan, kann man sagen. Mhm. Nachdem Sie, Langley, zuletzt in New York gewesen waren und an der Gattin des Doktors vielleicht ein wenig zu viel Interesse gezeigt hatten. Ferner, dass sich Mrs. Weatherals Zustand regelmäßig einmal im Jahr so auffallend gebessert hat. Jeweils zu Ostern. Ja. Lässt das nicht auf eine beabsichtigte Manipulation schließen? Allerdings. Wie sonst könnte... Weiter gab mir die Tatsache zu denken, dass Mrs. Weatherall seit langem unter der medizinischen Obhut ihres Mannes gestanden war. Warum, fragte ich mich, hat er seine Frau an einen Ort gebracht, wo er keinerlei Kontrolle zu befürchten hatte? Mhm. Und selbst wenn sie ihre lichten Momente hatte, war außer dem Doktor niemand da, der ihre Sprache verstehen konnte. Mhm. Nicht minder merkwürdig, dass Weatherall seine Frau ausgerechnet in eine Gegend brachte, in der sie, Langley, vermutlich eines Tages auftauchen würden. Ich habe ihm erzählt, ich würde jeweils in den Ferien zu Studienzwecken ins Baskenland fahren. Und bei dieser Gelegenheit konnte er ihn dann vorführen, wie sich die Bedauernswerte verwandelt hatte. Ein Teufel. Weiter gab mir zu denken, dass Weatherall mit einem Londoner Apotheker in Verbindung stand, sich von ihm Päckchen schicken ließ. Das alles verhalf mir zu einer Theorie, Langley. Natürlich musste ich die erst näher ergründen, ehe ich Gewissheit haben konnte. Und? Ich hatte mich nicht geirrt. Weatherals Amerikareise kam mir sehr gelegen. Er hinterließ den Auftrag, dass während seiner Abwesenheit niemand das Haus betreten oder verlassen dürfte. Mhm. Musste ich also über Mariuela einen Einfluss gewinnen, der stärker war als der ihres Herrn. Zum Glück ist die brave Haut eine strenggläubige Seele. Hören Sie mir jetzt gut zu, Langley. Und erschrecken Sie nicht. Alice Weatherall gehört zu den Unglücklichen, die an einer angeborenen Unterfunktion der Schilddrüse leiden. Jener Drüse, die den Motor in Trab hält und unserem Gehirn Nahrung zuschiebt. Wie gesagt, es gibt Fälle, wo diese Drüse nicht ausreichend arbeitet. Die Leute verkümmern. Werden zu Kretins, das Gehirn, funktioniert nicht mehr. Entsetzlich. Führt man ihnen aber den nötigen Wirkstoff zu, sind sie vollkommen normal. Natürlich muss man ihnen die fehlende Substanz immer wieder verabreichen. Verstehe. Ohne länger damit auszusetzen. Sonst fallen sie abermals in geistige Umnachtung. Eben. Wenn man den Hormonmangel jedoch durch tägliche Verabreichung eines entsprechenden Medikaments ausgleicht, sind Menschen wie Alice Weatherall genauso lebensfähig wie jeder andere auch. Natürlich wusste niemand, außer Alice und ihrem Mann, etwas von diesem Schilddrüsenleiden. Mhm. Alles verlief, wie es bei entsprechender Behandlung verlaufen konnte. Prächtig. Bis sie auftauchten, Langley. Da wurde Weatherall eifersüchtig. Ich gab ihm keinen Anlass dazu. Vielleicht ließ sich die junge Frau eine gewisse Neigung für sie anmerken. Was sonst als Eifersucht, panische Eifersucht, konnte das Motiv zu Weatherals weiterem Verhalten gewesen sein, dass er sich auf eine so grausame Weise zu rächen vermochte. Er stellte die so dringend nötige regelmäßige Zufuhr des Hormonpräparats ganz einfach ab. Dieses Scheusal. Nach einer gewissen Zeit wusste sie natürlich nicht mehr, was mit ihr geschah. Wie unförmig sie wurde, ihr Haar verlor, sich ihr Verstand immer mehr verwirrte und sie sich schließlich benahm wie ein... Hören Sie auf, Peter. Bitte. Sie sahen es ja mit eigenen Augen. Aber offenbar genügte ihm das immer noch nicht. Er verabreicht ihr von Zeit zu Zeit, jeweils zu Ostern, sagten sie, das nötige Präparat, damit sie für eine Weile erkennt, in was für einen Zustand sie geraten ist. Eines Tages also erscheinen Sie, Langley, tatsächlich auf der Bildfläche. Der verliebte Charles Langley. Was für ein Genuss, Ihnen sein Werk vorzuführen. Bitte verschonen Sie mich. je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr fasziniert mich die Vorstellung. Aber genau diese zusätzliche Grausamkeit war es, die ihn verraten hat. Sie meinen... Als Sie mir den Fall schilderten, Langley, fielen mir unwillkürlich die Symptome dieser Schilddrüsenunterfunktion auf. Und? Ich besuchte den Apotheker, dessen Namen und Anschrift Sie auf dem Päckchen lasen, das Mariuela ankam. Was war in dem Päckchen? Der Apotheker gestand mir, dass er Weatherall mehrmals Schilddrüsenextrakt geschickt hatte. Ach so. Damit hatte ich beinahe Gewissheit. Ließ mich von einem Arzt beraten, versorgte mich mit dem nötigen Präparat, ließ mir von einem Zauberkünstler, mit dem ich befreundet bin, ein paar hübsche Tricks zeigen, verschaffte mir allerlei Getier, dressierte Katzen und so, einen Schrank mit Tricktüren, und ich machte mich auf den Weg. An jenem Abend in der Berghütte, bei eben dieser Seance, gab ich der alten Mariuela eine Schatulle mit. Ein kleines Kästchen, in dem sich 30 Oblaten befanden, von denen sie Mrs. Weatherall zu jeder Mahlzeit, das heißt morgens, mittags und abends, eine verabreichen sollte. Mhm. Mariuela nahm das Kästchen entgegen, nicht ohne dabei ein Kreuzzeichen zu schlagen. Ja, verständlich. Offenbar vermutete sie in den Oblaten allerlei Zauberkräfte, womit sie gewissermaßen nicht Unrecht hatte. Denn? Jedem dieser Oblatenstücke hatte der Apotheker genau die vom Arzt verordnete Dosis Schilddrüsenextrakt injiziert. Hallo, Lord Peter. Wieder einmal nach London zurückgekehrt? Ein Sherry, Darling. Erst sagst du mir, wo du dich so lange herumgetrieben hast. Diesmal in spanischen Gefilden. Genauer in baskischen. Bin mit der Frau eines anderen durchgebrannt. Aber gar nicht gentlemanlike, Peter. Keine Sorge. Rein platonisch. Hauptsache, Alice ist gerettet. Alice? Kein Gericht wird zögern, diese Ehe wegen erwiesener Grausamkeit des Gatten zu scheiden. Was faselst du da? Etwas genauer, ja? Macht der Finsternis von Dorothy L. Sayers. Die Rollen und ihre Sprecher: Erzähler Christian Marschall, Lord Peter Wimsey, Jürgen Jung, Charles Langley, Felix von Manteuffel, Dr. Weatherall, Hans Quest, Alice Weatherall, Anja Buschkowski, Mariuela, Lina Carstens, Matteo, Hans Helmut Dico, Theresa Maria Singer, Benisa Vega Janke, Pablo, Georg Kostja, Juan, Michael Lenz. Ferner wirkten mit Marlies Compère, Sieglinde Heise-Röhrl, Rudolf Neumann, Manfred Waltenberg und Edmund Steinberger. Bearbeitung und Regie Edmund Steinberger. Produktion Bayerischer Rundfunk 1973.